der Fred, der trägt sein Tütü und macht Ballett. Über den Fred sagt jeder, dass er gern einen größeren Pimmel hätte. Der Fred. Der Fred, der isst weder Hack noch Schweine mit. Nein, er isst nur Gemüse, das er selbst anbaut und in der Pfanne brät. Der Fred. Doch manchmal isst der Fred auch ein ganzes Sauerkrautpaket. Und wundert sich dann blöd, dass er den ganzen lieben Tag nur scheiß und blät. Der Fred. Der Fred flog manchmal rum, man könnte meinen, er Tourette. Doch er schwafelt auch gern rum, nein, er ist nicht immer ganz konkret. Der Fred. Der Fred ist ein Mensch, der auch gern mal aufs Rainbow geht. Danach muss er sich wochenlang kratzen, egal wo er auch geht und steht. Der Fred. Der Fred. Der Fred denkt wohl, dass dieses Lied ewig geht. Doch er ist nicht der Mittelpunkt des Universums, um den sich alles dreht. Der Fred. Und dieser Reim kommt leider viel zu spät. So dürr und dreckig, wie er ist, so dusselig ist er auch.